Also liebe Brüder und Schwestern, wir werden inshallah einen kleinen Bruch in unsere Vortragsreihe machen. Dieses Freitag ist der letzte Freitag im Monat von Rajab. Und es geht darum jetzt, innerhalb dieses Monats, wenn wir über die Himmelsfahrt reden, des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und die Gelehrten, also bei denen ist ein Streitpunkt, ob die Nacht der Himmelfahrt, also diese Nachtreise und Himmelfahrtreise, in diesem Monat Rajab ist. Und wir werden inshallah darüber inshallah reden. Und weil es spielt jetzt auch eigentlich eher weniger eine wichtige Rolle, ob es jetzt wirklich jetzt innerhalb der Monat von Rajab oder nicht von Rajab ist. Aber was uns interessiert, ist eigentlich die Angelegenheit selbst. Es geht um, wir werden inshallah viele Lehren aus der Nacht- und Himmelfahrtreise nehmen. Und dazu gibt es auch ein Kapitel im Koran, der heißt auch die Nachtreise. Und es geht darum, es wurde offenbart bezüglich der Geschichte der Nachtreise des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und eine andere Stelle, die darüber berichtet, ist der Kapitel der Stern im Koran. Und wir werden jetzt inshallah darüber reden, was mit dem Professor Sallam passiert ist an diesem Tag bzw. diese Nacht und was jetzt genau jetzt im Koran dazu gesagt wird. Und diejenigen, die sagen, dass der Professor Sallam nicht diese Nachtreise gemacht hat. Und die Leute, die eigentlich diese Nachtreise verneinen, die Gelehrten sagen alle, er ist leider kein Muslim mehr, weil diese Nachtreise wird explizit im Koran erwähnt. Und insofern, wer das verneint, verneint Verse aus dem Koran. Und das, also das ist ganz schlimm jetzt für die Religion des Einzelnen. Wenn wir gucken, die gesellschaftliche Entwicklung der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam damals, ja, es ist nicht so viel anders als die Zeit heute. Die Realität, in der wir jetzt leben, ist sehr bitter. Aber wenn wir gucken, die Lage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in der Zeit dieser Nachtreise, seine Lage damals war sogar noch härter und noch schlimmer. Der Prophet sallam hat zuerst 3 Jahre lang, als er die Offenbarung bekommen hat, 3 Jahre lang die Menschen ins Geheim zu Allah subhanahu wa ta'ala Dawa gemacht. Und nach 3 Jahren hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Befehl gegeben, die Dawa öffentlich zu machen. Er hat es mit allen negativen Nachteilen bzw. positiven Vorteile, die das mit sich bringt. Weil natürlich, wenn man Dauer öffentlich macht, wird man dann als Zielscheibe für Spott und Hass und die Leute bekämpfen dich und so weiter und so fort. Und das war seine Realität. Der Prophet hat angefangen, also Dauer öffentlich zu machen in Mekka. Und was haben sogar die Leute damals gesagt? Die haben gesagt, warum wird dieses Koran nicht auf einen der Anführer von Quraysh herabgesandt? Warum wird dieser Koran auf diesem Waisenkind herabgesandt? Und der Prophet musste so eine Art sehr viel Spott erdulden. Und die Leute haben gesagt, warum er, warum nicht wir, warum kriegt er den Koran, warum nicht wir? Und die Leute haben sich über ihn lustig gemacht und bekämpft. Und die Leute haben ständig mit ihm philosophiert, ja, warum kriegst du das, warum und so weiter und so fort. Also hat der Prophet zusammen angefangen mit der Dauer öffentlich, dann kam Spott und Folter und so weiter. Und die ersten, die sich mit ihm den Islam angenommen haben, waren Abu Bakr und Khadija und Ali und so weiter. Und diejenigen, die den Islam angenommen haben, und das war ein Problem für die Herrscher in der Zeit. Weil in die Herrscher in der Zeit von Mekka, und das war auch nicht anders, das ist auch nicht sehr viel anders als für heute, die Leute damals, die den Islam angenommen haben zur Zeit des Prophet sallallahu alaihi wasallam, die waren nicht mehr Menschenanbeter und Götzenanbeter. Die wurden Allah subhanahu wa ta'ala Anbeter. Und das war ein Riesenproblem für die Herrscher, weil die Herrscher waren sich daran gewohnt, dass alle auf die zuhören und tun, was sie sagen. Und deshalb haben die Herrscher von Mekka angefangen, die Muslime zu foltern. Und deshalb kamen auch die Gefährten des Propheten zu ihm und haben gesagt, wir werden oft gefoltert, wir werden oft und so weiter. Und der Prophet hat gesagt, ihr müsst Geduld haben. Und der Prophet sallam hat dann seine Gefährten zu sehr viel Geduld ermahnt, unabhängig davon, wie viel sie gefoltert werden und so weiter, auf dem geraden Weg zu bleiben, unabhängig davon, was mit ihnen geschieht. Und Allah SWT sagt auch, sie schmieden Pläne und Allah SWT schmiedet Pläne. Und Allah SWT sagt auch im Koran, er ist der beste Planschmied. Insofern, zuerst nur die Geduld bewahren und am Ende kommt die Erlösung von Allah SWT. Und deshalb hat der Professor Sam gesagt, ihr versucht nicht, den Sieg von Allah SWT vorschnell herbeizueilen. Der Professor Sam hat gesagt, versucht nicht, den Sieg von Allah SWT vorschnell herbeizueilen. Der Sieg von Allah SWT wird kommen. Es wird kommen. Und deshalb hat der Prophet immer gesagt, viel Geduld, viel Geduld. Und zum Beispiel, als Ammar ibn Yasir zum Prophet gekommen ist, er hat gesagt, guck mal, wie sehr ich gefoltert werde, guck mal, wie sehr ich gefoltert werde. Also der Prophet hat gesagt, du musst Geduld haben, Ammar, du musst Geduld haben. Und deshalb hat der Prophet zu Ammar ibn Yasir gesagt, hab Geduld, o Familie von Yasir. Unsere Ankunftsstelle ist das Paradies. Und die erste, die umgebracht worden ist als Märtyrerin im Islam, ist die Mutter von Amr ibn Yasir, also Sumayya. Sie wurde umgebracht durch diesen Folter in dieser Zeit in Mekka. Und sie ist die allererste Märtyrer überhaupt im Islam. Suhaib al-Rumi, also Suhaib der Römer, wurde gefoltert, bis wirklich sehr schlimme Sachen mit ihm passiert ist. Und er ist immer noch geduldig geblieben. Und wenn wir gucken, was jetzt passiert in den Ländern von heute, deshalb die Lehre für uns jetzt in den Ländern von heute, Geduld haben. Geduld haben, weil nur die Geduld ist die Erlösung für alles, was jetzt in unseren Ländern passiert. Und am Ende, alles, was diese Herrscher machen mit den Muslimen in unseren Ländern heute, ist sowieso nur Nägel in deren eigenen Sarg, was sie jetzt mehr oder weniger jetzt einhämmern. Und sowieso nur ein Vorbote für deren Ende. Und der Prophet hat versucht, dann politische Hilfe bzw. Lösungen für seine Gefährten zu finden, wegen dieser gesamten Folter. Er hat viele Gefährten nach Abyssinien geschickt. Er ist versucht nach Taif gegangen. Taif ist eine Nachbarstadt neben Mekka. Er hat versucht, dort Hilfe zu finden. Aber zum Beispiel die Leute von Taif waren nicht sehr hilfebereit. Und obwohl diese Leute ihn weggeschickt haben, er hat für sie Gebete gemacht im Positiven, dass ihre Kinder später Muslime werden und so weiter. Und was ist damals genau in Taif passiert, dass die Leute ihn weggeschickt haben? Die haben ihn einfach nicht so weggeschickt. Die haben die Kinder genommen und haben die Kinder gesagt, schmeiß Steine auf ihn, also auf den Prophet, bis sein gesamten Körper geblutet hat. Und dann ist er geflohen außerhalb der Stadt und hat dann gemacht Gebete für die, obwohl eigentlich Engel gekommen sind, haben gesagt, wir können jetzt die Stadt zerstören, wenn du willst. Er hat gesagt, nein, es kann sein, aus deren Ländern kommen dann Muslime, die Allah SWT einzig und allein anbeten. Und er hat gesagt, er hat kein Bittgebet gegen die gemacht, obwohl sie ihn gerade eben gefoltert haben in der Stadt. Und die haben ihn aus der Stadt regelrecht verjagt. Und der Prophet sallam hat die Nacht durchgebetet und das ist eine Sache, an die wir auch uns halten sollen, auch in solche schweren Zeiten jetzt. Die Leute jetzt überall in unseren arabischen und islamischen Ländern, die sollen wirklich diesen Durchhaltevermögen nutzen, was man eigentlich aus der Religion hätte lernen sollen, beziehungsweise zum Beispiel jetzt mit dem Nachtgebet, hätte man das wirklich gelernt und angewendet, wäre es einfacher natürlich jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt in Syrien oder Ägypten oder Libyen oder sonst was ist, dieses Durchhaltevermögen zu beweisen, weil man ist jetzt daran gewöhnt und unabhängig davon, wie sehr die auf uns schlagen und töten und foltern, durchhalten bis zum Ende. Und was haben zum Beispiel auch noch die Leute von Mekka mit dem Prophet zusammen gemacht? Die haben einen Boykott 3 Jahre lang mit ihm gemacht. 3 Jahre lang Boykott in Mekka. Keine darf den Essen geben, keine darf den Essen kaufen, verkaufen und so weiter. Also sehr, sehr schwere Zeit. Also ein wirtschaftlicher Boykott und ein gesellschaftlicher Boykott. Und viele sind zu Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen und haben gesagt, Oh ja, und das ist auch natürlich, wenn wir gucken heutzutage, was passiert, wir werden auch zum Beispiel in den Medien fertig gemacht, das war genau so in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also nicht nur ein gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Boykott, sondern auch in den Medien und so weiter und so fort. Und wenn die Leute nach Mekka kommen würden, würden die Leute aus Mekka zu den Reisenden sagen, wir haben hier einen Mann, er behauptet, er ist Prophet, hört nicht auf ihn. Also Medienmonopol sozusagen. Und die Leute haben zu den Reisenden gesagt, wir haben hier einen Mann namens Mohammed in Mekka, wenn er Koran rezitiert, hört nicht zu. Also ein Medienkrieg, ein wirtschaftlichen Krieg, ein gesellschaftlichen Krieg, all das gegenüber dem Prophet sallam, als er in Mekka gelebt hat. Aber guckt, was am Ende passiert ist. Und was hat jetzt der Prophet Sallam gesagt, als er unterwegs von Ta'if wieder nach Mekka war? Er hat sein Bittgebet zu Allah SWT gemacht. Und Allah SWT hat gesagt, O Prophet Sallam, steh die Nacht auf, die letzte Drittel der Nacht, beziehungsweise die Hälfte der Nacht auf. Durchhaltevermögen. Und er kam nach Hause und seine Frau Khadija hat dann mit ihm geredet und hat ihr gesagt dann, der Zeit des Schlafens ist vorbei jetzt, Khadija. Und wenn wir gucken jetzt, was in den Plätzen überall jetzt in den islamischen Ländern passiert, Muslime werden überall die ganze Zeit bekämpft, aber die Leute beweisen, haben sie Durchhaltevermögen und das ist ganz wichtig. Weil jetzt, besonders jetzt, ist es nicht mehr die Zeit zum Schlafen. Die Leute, die jetzt in den Plätzen der islamischen Länder fertig gemacht werden, also die gehen zu einem Platz und besetzen einen Platz und so, die brauchen von uns Bittgebete. So wie sie durchhalten, müssen wir auch durchhalten, indem wir auch versuchen, auch die Nacht durchzubeten und für sie Bittgebete zu machen. Warum sollen die Einzigen sein, die für unsere Freiheit und unsere Rechte kämpfen in unseren islamischen Ländern, während wir hier nichts machen? Wir müssen die Nacht durchbeten für die. Es kann sein, dass das am Ende der Grund ist, dass Allah SWT dieses gesamte Unrecht zerstört in unsere Länder. Weil es geht jetzt darum im Islam, je schwerer die Prüfung, desto mehr muss das Herz mit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden werden. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Ta'if nach Mekka gegangen ist, nachdem die Leute in Ta'if ihn rausgeschmissen haben, kamen dann einige Verse dann auf den Prophet sallallahu alaihi wasallam hinab. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Koran gelesen, unterwegs von Ta'if nach Mekka. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Verse offenbart, die gesagt haben, dass eine Partei von Dschinn sein Koran zugehört hat, während der Koran rezitiert. Und vergiss nicht, Brüder, liebe Brüder und Schwestern, Der Grund, warum wir alle so schwach sind, unsere Umma, unsere Gemeinschaft, warum sie so schwach ist, ist, weil am Ende, wir sind am Ende alle so stark, wie wir eigentlich alle sind. Wenn wir alle schwach sind, dann ist die gesamte Gemeinschaft schwach. Und wären wir alle stark, dann wäre die gesamte Gemeinschaft stark. Wir sind diejenigen, die nach Hause gehen und vergessen alles, was wir in, zum Beispiel in der Freitagspredigt hören. Vergessen wir. Und das kann auch am Ende nicht ein Sinn und Zweck der Sache sein. Und nicht nur das, die Herrscher von Quraysh haben versucht, den Propheten zu bestechen, damit er seine Religion verlässt. Alles, was du willst, geben wir dir. Es ist auch eine schwere Prüfung. Also nicht nur Folter, diese Prüfungen sind auch sehr schwer. Die Prüfung mit schönen Sachen, wie Geld und Macht und so weiter und so fort. Sehr, sehr schwere Prüfung auch. Und auch diese Prüfung hat der Propheten bestanden. Und auch viele von seinen Gefährten haben sie auch Alhamdulillah bestanden. Und was hat der Professor dann gesagt? Er hat zu denen gesagt, würdet ihr die Sonne in meine rechte und das Mond in meine linke Hand machen, ich würde nicht diesen Weg verlassen, den ich eingeschlagen habe. Und so hat die Reise angefangen. Mit Folter, mit Drohungen, mit Bestechungen. Die Menschen haben den Prophet gefoltert, die haben ihn gefoltert beim Beten und so weiter und so fort. Und all das hat ihn nicht aufgehalten von dem Weg, auf dem er ist. Und in Kapitel Die Biene im Koran sagt Allah SWT, Hab Geduld und die Belohnung liegt bei Allah und sei nicht traurig. Und sei nicht traurig über das, was sie verneinen. Und das ist eine Lehre, die wir an all unsere Herrscher in all unseren Ländern jetzt geben. Alle Leute, denen ihr jetzt foltert, überall in unseren islamischen, arabischen Ländern jetzt, sie kriegen dadurch nur gute Taten. Und die Herrscher kriegen sowieso nur schlechte Taten. Und egal was passiert, all diese Herrscher kehren zu Allah zurück und werden dann für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen. Und am Ende ist Allah nur mit den Gottesfürchtigen. Und deshalb, jeder sollte sich eine Frage jetzt stellen. Wo bin ich zu den Menschen, die einen Vertrag mit Allah SWT abgeschlossen haben, dass man an Allah SWT glaubt und daran festhält? Wo bin ich? Wo stehe ich zu diesem Vertrag mit Allah SWT? Und Allah SWT sagt auch, bringt das Beweis, dass ihr zu uns gehört, wenn ihr wirklich die Wahrheit sagt. Und deshalb soll jeder nochmal in sich gehen und gucken, inwieweit bin ich ein gottesfürchtiger Mensch, inwieweit habe ich meinen Vertrag mit Allah SWT gut eingehalten. Das ist sehr wichtig, weil die arabischen Herrscher beweisen jetzt, dass wenn sie runtergehen, gehen sie ganz schlecht runter. Und sie, Allah SWT wird sie wirklich zerstören im Diesseits und im Jenseits. Und wir wollen nicht zu denen gehören, auf deren Seite. Wir wollen die andere Seite gehören. Und wie hat jetzt Allah SWT den Prophet ﷺ belohnt? Für diese Geduld. Er hat ihn in einer Nacht zwischen Mekka zu Jerusalem gebracht. Und was ist die Lehre daraus, dass der Prophet ﷺ in einer Nacht von hier nach hier geht? Und warum in der Nacht? Weil in der Nacht entweder schlafen wir oder wir machen nur sowieso Blödsinn in der Nacht eigentlich. Wir gucken Filme, wir gucken die Fernsehserien, wir quatschen nur und so weiter und so fort. Allah SWT sagt, eine ganz wichtige Sache, Allah SWT sagt, gepriesen sei denjenigen, der sein Diener von hier nach hier, also der Vers im Koran steht, gepriesen sei derjenige, der sein Diener von Mekka nach Jerusalem gebracht hat. Also so heißt der Vers. Und was ist die Lehre daraus, dass Allah SWT das Wort Diener benutzt und nicht Prophet oder Mohammed oder sonst was? Weil Allah SWT will, dass wir daraus eine Lehre ziehen. Wenn wir Diener Allahs sind, richtig, wenn wir richtige Diener Allahs sind, er wird uns dann helfen und er wird uns dann den Sieg geben und er wird uns beistehen. Und deshalb sagt Allah SWT im Koran, gepriesen sei derjenige, der sein Diener von Mekka nach Jerusalem bringt. Obwohl Allah SWT über den Prophet Muhammad SAW spricht, er hat extra das Wort Diener ausgewählt, also ein Allgemeinbegriff, damit wir daraus eine Lehre ziehen. Wir können auch geholfen werden von Allah SWT. Er ist bereit, uns zu helfen. Aber nur insofern wir bereit sind, auch gute, anständige Muslime zu sein. Und wenn man beweist, dass man Geduld hat und Durchhaltevermögen, Allah SWT gibt am Ende den Sieg. Liebe Brüder und Schwestern, wir machen uns keine Sorge um den Islam. Allah SWT beschützt den Islam. Islam ist die Religion von Allah SWT und er beschützt die. Das Problem ist ja, inwieweit oder inwiefern wollen wir dafür belohnt werden, dass wir was für diese Religion was machen. Das ist die wichtige Frage und insofern soll jeder in sich gehen und darüber nachdenken. Liebe Brüder und Schwestern, die Geschichte der Nachtreise und Himmelfahrt. Viele Leute zweifeln daran, weil die Leute sagen, wie kann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich so schnell zwischen Mekka und Jerusalem sich bewegen? In der gleichen Nacht. Und zurückkommen in der gleichen Nacht. Und dann sagen wir dazu, die logische Antwort ist, Allah ist zu alles in der Macht. Und jetzt gucken wir, wozu der Mensch alleine, nur der Mensch in der Lage ist. Der Mensch hat bewiesen, dass er in einigen Stunden von der Erde bis zum Mond kommen kann. Also wo ist das Problem, dass Allah subhanahu wa ta'ala dazu in der Lage ist, sein Prophet von einer Stadt in die andere zu bringen und wieder zurück? Wo ist das Problem damit? Und weitere Lehren ziehen wir inshallah nächste Woche zu der Nachtreise und Himmelfahrt.